Liebe ist dann das Evidente an sich, das ist Menschlein, wenn Sie so wollen. Menschlein? Menschsein. Menschsein. Liebe ist dann auch mit einer gewissen physischen Dynamik verbunden, wenn ich das so schamvoll ausdrücken darf. Ich bin ein Schwarzfahrer des Lebens. Der Schriftsteller Georges Arthur Goldschmidt. Ein Feature von Hans-Jürgen Heinrichs. Ich fahre mit der Metro von Odeon nach Telegraph. Verlasse das Paris der reichen Geschäftsleute und der Touristen. Beim Aufstieg aus der Metro-Unterwelt umfängt mich sogleich eine ganz andere Art der Getriebigkeit als im Quartier Latin. Viel näher am Alltagsleben, am gelebten Leben der Menschen, die hier wohnen, zur Arbeit gehen und einkaufen. Georges Arthur Goldschmidt lebt in diesem Dorf, dem 20. Arrondissement. Und es passt zu ihm. Nichts Aufgeblasenes und Glitzerndes verstellt den Blick. Ich fühle mich zurückversetzt in die Kindheit, wo man auf dem Nachhauseweg von der Schule vor sich hin trödelte. Alles schien gleichermaßen aufregend und fremdartig. Es wundert mich nicht, dass ich nicht einfach nur ein paar Straßen durchlaufen muss, um zu Georges Arthur Goldschmidts Wohnung zu gelangen, sondern zum Beispiel eine riesige Treppe hinaufsteigen. Es hätten auch Flüsse sein können, die es zu überqueren galt, so wie der Titel seiner Autobiografie es nahelegt. La Traversée des Fleuves. Im langen Korridor der Wohnung im Pariser Saint-Fargeau-Viertel, in der ich nun schon über 40 Jahre wohne und in der meine Frau geboren ist, hängt das Porträt meiner Ur-Urgroßmutter und im Zimmer daneben jenes ihres Mannes. Die beiden ovalen Bilder in vergoldeten, mit Palmetten und Laubranken geschmückten Rahmen, eine kleine Mahagonikommode, ein Jugendstilsessel und mit G graviertes Silber sind die einzigen Erbstücke, die mir zuteil wurden. Der Ur-Urgroßvater Schwabe ist in Öl auf Leinwand gemalt, wahrscheinlich 1798. Das Porträt der Ur-Urgroßmutter ist ein hervorragend erhaltenes Pastell. So beginnt Georges Arthur Goldschmidts Autobiografie Über die Flüsse. Und nun stehe ich selbst im langen Korridor, den er beschrieben hat, sogleich ergriffen von der Präsenz dieses Schriftstellers und doch auch amüsiert bei der Vorstellung, wie es mir wohl ergangen wäre, hätte ich mein Leben inmitten der Porträts von Ur-Urgroßmutter und Ur-Urgroßvater verbracht. Meine Familie war der des Philosophen Moses Mendelssohn sehr ähnlich. Wie der Musiker Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Bekannter und Freund meiner Vorfahren, stand sie kaum noch in Beziehung zum Judentum, das für sie nur noch eine Herkunftsbezeichnung war. Diese Menschen fühlten sich als Preußen oder Hamburger. Die Juden lebten immer unter dem Zeichen einer Bedrohung und empfanden daher ihre Zugehörigkeit mit umso mehr Sensibilität und Öffnungsbereitschaft. Ich wurde am 2. Mai 1928 in Rheinbeck in Holstein im ersten Stock des eben beschriebenen Hauses geboren, wie es damals Brauch war, als die Mütter zu Hause ihre Kinder zur Welt brachten. Meine Geburt muss ein großes Familienereignis gewesen sein. Nach so vielen Jahren und mehreren Fehlgeburten zwischen meiner Schwester, die 18 Jahre älter als mein Bruder und 21 Jahre älter als ich war. Meine Mutter wollte unbedingt mehrere Kinder und sie war also schon über 40 Jahre alt, als ihr Wunsch endlich in Erfüllung ging. Aufrichtigkeit ist das Wort, das mir heute zuerst einfällt, wenn ich an die erste Begegnung mit dem Schriftsteller zurückdenke, der jetzt schon so lange in Paris lebt. Ein hochgeschätzter Autor in Frankreich und seit den ersten Übersetzungen in den 1990er Jahren auch in Deutschland ist. Ausgezeichnet wurde er unter anderem mit dem Ludwig-Börne-Preis, dem Bremer Literaturpreis, dem Nelly-Sachs-Preis und dem Josef-Breitbach-Preis. Das Dröhnen des Zuges wurde jetzt, der man die Berge hinter sich gelassen hatte, vom Heulen des Windes übertönt, der von weit her, von Ozean gekommen, bis in die russischen Weiten ziehen würde. In der leicht gewellten Ebene fuhr der Zug durch Felder und Wiesen, von weit ausholenden Eichen gesäumt, deren Kronen in der Mondhelle Nachtschatten warfen. Eine noch nicht fassbare Bedrohlichkeit wohnt dieser Szene in Georges Arthur Goldschmidts Erzählung »Ein Wiederkommen« inne. Obwohl sie doch im Grunde nur eine Bahnfahrt beschreibt. Aber der Zug dröhnt, der Wind heult und die Kronen der Eichen werfen Schatten. Bereits Andeutungen genügen, um einer einfachen Zugfahrt eine bedrohliche Atmosphäre zu verleihen. Und die Ahnung wird dann auch vom Fortgang der Erzählung eingelöst. Wir erfahren vom Schicksal eines Barons, der schon zum Tode verurteilt war. Erst ein Jahr nach der Befreiung des südlichen Teils Frankreichs, im September 1944, das werden wir alle nicht vergessen, war der Baron von Weinwein plötzlich wieder aufgetaucht. Allmählich erfuhr man, dass er ein Jahr zuvor in Lyon von der Miliz verhaftet und zum Tode verurteilt worden war und im Gefängnis des Fort Montluc in den noch blutfeuchten Betttüchern eines von der Gestapo gefolterten französischen Widerstandskämpfers hatte schlafen müssen. Da am Tage seiner Hinrichtung Lyon von der Résistance befreit wurde, hatte er überlebt. Es ist, als hätten das Dröhnen des Zuges und das Heulen des Windes schon etwas angekündigt, das die Grenzen dessen berührt, was ein Mensch überhaupt ertragen kann. Auch das Leben des Schriftstellers Georges Arthur Goldschmidt hat Grenzen des Lebbaren von Kindheit an berührt. Aber er hatte so viele Helfer. Und er hatte, wie auch der Baron, Glück. So nennt er sich denn selbst einen Lebensschmuggler und Schwarzfahrer des Lebens. Als kostbarstes Gut rettet der 10-Jährige, der von den Eltern allein ins Exil geschickt wird, sein Leben. Zuerst auf dem Weg nach Italien und dann nach Sallanches, im französischen Departement Haute-Savoie, in der Region Rhône-Alpes, südöstlich von Genf. Seine Bücher handeln von diesem Leben und davon, wie sich der Schmuggler in der Zeit des herrschenden Nationalsozialismus behauptete. Ja, das Gefühl, ich bin ein Schwarzfahrer des Lebens. Meine Familie ist die älteste jüdische Familie aus Hamburg. Also die sind da seit, soweit es überhaupt nachweisbar ist, seit der Mitte des 17. Jahrhunderts. Also jüdischer kann man gar nicht sein, als ich es bin. Aber meine Großeltern haben sich taufen lassen und ich wurde als lebensunwertes Unwesen betrachtet und konnte rechtzeitig noch weg. Und jeder Augenblick meines Lebens ist ein Geschenk. Wissen Sie, man ermisst heute nicht mehr den Ausmaß der Nazi-Verbrechen. Was hat sie mit Georges Arthur Goldschmidt und seinem so lange Zeit von Grund auf bedrohten Leben zu tun? Während ich wieder einige Gespräche mit Goldschmidt abhörte, war ich so sehr in seine Haut geschlüpft, dass ich glaubte, sein damaliges Lebensgefühl erahnen zu können. Mitten in diese Näheerfahrung kam eine E-Mail von ihm. Glauben Sie wirklich, Sie könnten verstehen, was geschehen ist? Für das Grauen gibt es keine Sprache. Und die Theorien kollektiven Gedächtnisses sind Versuche derjenigen, die nicht dabei waren, aber dazugehören wollen. Ich fühlte mich herausgeschleudert aus der Nähe zu ihm, schaltete das Radio an und war auf einmal in einer ganz anderen Welt, einer der puren Oberfläche. Ich fragte mich, ist das eine Beleidigung? Oder ganz im Gegenteil? Sagen wir damit nicht, wir gedenken des vergangenen Geschehens inmitten des Gegenwärtigen, auch inmitten des Lärms. Hightech. Die Umgebung als Heimwehschutz, sagt die Schriftstellerin Hertha Müller, in Anlehnung an eine Formulierung von Goldschmidt. Es war ein wenig wie Heimatschutz. Die Umgebung, in die Goldschmidt floh, war ein realer Schutz vor denen, die ihn verfolgten, und es war eine dünne Schutzhülle gegen das Heimweh. Die Umgebung war aber auch das Unbekannte und Unheimliche, das in dem Zug mitfuhr, der ihn in die Freiheit bringen sollte. Der Zug ist ein heller Strich im Mondlicht, schreibt George Arthur Goldschmidt. Und in diesem Zug sitzt Arthur Kellerlicht, der Protagonist der Erzählung Ein Wiederkommen. Von den Geschichten derer, die mit ihm reisen, ist nichts oder kaum etwas außer ihrer Hülle und Oberfläche zu sehen. Und doch zog da in jedem winzigen Strich, der da fuhr, die ganze Welt vorbei. Zugfahrten sind für Arthur Kellerlicht von Anfang an Angstfahrten. Hertha Müller, die 2009 den Literaturnobelpreis erhielt, weiß, wovon sie spricht. Mit Goldschmidt verbindet sie die Vertreibung aus der Heimat. Ihre Familie gehörte zur deutschen Minderheit in Rumänien. Und aus der Sprache. Beide versuchen auch über die Sprache wieder eine neue Heimat zu finden und die Würde, die Diktaturen den Menschen rauben, zurückzugewinnen. Das Kind George Arthur kommt dank der Fürsprache einer Tante in ein Internat. Sein Leben bleibt aber bedroht. In jedem Augenblick kann der Junge als Jude verraten werden. Er entdeckt die Literatur und findet in ihr eine Zuflucht. Plötzlich, man stößt auf ein Buch, ich hatte schon mehreres anderes gelesen, Jack London oder Kinderbücher oder Grimms Märchen oder was die wollen. Und da kamen die Bekenntnisse von Jean-Jacques Rousseau. Aber das ist, wenn es kein erotisches Erlebnis ist, ist es uninteressant. Aber das hat auch wieder mit Kultur nichts zu tun. George Arthur Goldschmidt liest die Bücher auch mit dem Blick eines jungen Menschen, der wissen möchte, wie man schreibt, wie das möglich ist, Erlebtes und Vorgestelltes so in Sprache zu verwandeln, dass eine Wirklichkeit entsteht, die auch für Menschen, die nichts mit ihr zu tun haben, ganz in die Nähe rückt. Mit jedem Schritt erweiterte sich die Talsicht. Hoch oben, über dem, der da ging, trieben Wolken schiffartig dahin, sonnenumrandet. Der Jüngling hatte die Abkürzung genommen, die geradeaus zum Internat heraufführte, welches, wie zur Aufsicht dahingestellt, das ganze Dorf überragte, so dass man es sich davon abheben sah, wie einen Schornstein an einem Satteldach. Vom Dorf aus zog die Straße eine lange Schleife den Abhang hinauf, der so steil war, dass man sich selber auch schornsteinhaft wie am schrägen Dach vorkam. Da oben erwartete man ihn nicht. Er war nicht einmal erwünscht und wusste es. Er hieß Arthur Kellerlicht. Und das hat mich, also bei allen Büchern, bei der Befreiung oder bei Ein Wiederkommen, so begeistert, wie sie auf diesem dramatischen Hintergrund eine Schönheit der Natur beschreiben können und eine Wunderbarkeit des Lebens, dessen, was sie sehen. Man ist mit 2, 3 Sätzen sofort in der Landschaft drin, in der sie Schwieriges, Dramatisches, Schreckliches erlebt haben. Die Schönheit der Natur so zu beschreiben, das kann nur jemand, für den jeder Augenblick des Lebens so wertvoll ist. Ja, das sagen Sie ganz wunderbar. Ich habe da nichts dazu zufügen. Ja, das war, sagen Sie, wunderschön. Ich ermesse das alles nicht. Mein Vater, der war Oberlandesgerichtsrat in Hamburg und war ein sehr guter Maler, ein ausgezeichneter Sonntagsmaler. Und der hat es mir gezeigt, wie man sehen muss. Das ist, hört sich so komisch an, aber man muss erst mal lernen, wie man etwas anschaut. Man muss mit dem Auge in die Mitte des, was man ansieht, zielen. Und er hat mir immer gezeigt, wie das funktioniert. Wie ein Haus zum Beispiel, warum es Schatten gibt und so weiter. Und diese Natur, ich lebte in der herrlichsten Landschaft in den französischen Alpen, in Hochsavoyen. Da sah man fast 80 Kilometer weit bis nach Chambéry. Also das ist die herrlichste Landschaft, die es gab. Ich sage gab, ja, weil sie heute von den Immobilienschweinen für immer zerstört ist. Diese Spekulanten, diese französischen Großkapitalisten, die zerstören einfach die Landschaft. Es ist keine Natur. mit der Natur habe ich nichts zu tun, sondern die Landschaft. Es ist nicht Natur. Dieses Wort macht mir immer Angst, dass es so... Es ist ein Nazi-Begriff eigentlich. Landschaft ist was völlig anderes. Landschaft ist das Schönste, was ich kenne. Natur ist ein äußerst gefährlicher Begriff. Da muss man sich Kraut essen und zu den Mächten angehören, so, ich würde sagen, was falsch Nietzscheanisches. Nein, bei mir ist es Landschaft. Ja? Ich habe noch als Bauer gelebt. Die hatten 5 Kühe, hatten gerade Licht bekommen, 1939. Sie waren ganz arm, höchst fromm, beteten jeden Tag. Und ich, das war das schönste Leben. Ich kann übrigens melken und alles Mögliche. Und das war Landschaft. Ja, ich sehe jetzt gerade, wie unterschiedlich wir unsere Kindheit gelebt, verarbeitet haben und welche unterschiedlichen Formen der Rebellion wir ausgebildet haben. Also ich konnte auch melken, aber für mich war es, ach, tatsächlich? Ja, aber für mich war es eine Katastrophe, weil ich habe das ganze bäuerische Familiensystem um mich herum als ein Drama aufgefasst, weil es war nicht meine Welt. Ich wollte wo ganz anders hin. Und ich hatte auch gute Begleiter, so wie ihre Zeichenlehrer. So hatte ich auch ganz wunderbare Menschen, die mich woanders hingeführt haben. Und für mich war die Rebellion das Schwierige, die Theorie. Es konnte nicht schwierig genug sein. Und dadurch konnte ich mich befreien, dass die anderen mich nicht mehr verstanden haben. Und das hat mir die Freiheit geschaffen. Also ich bin durch die schwierigsten Theorien, die haben mich angezogen, weil das hat mich von meinem Vater abgesetzt und dann hat er mich nicht mehr verstanden und konnte mich auch nicht mehr knechten. Also meine Freiheit bestand ganz woanders darin, eigentlich nicht mit der Landschaft zu verschmelzen, sondern gegen die Landschaft das Geistige zu setzen. Und das ist die Ungerechtigkeit des Lebens. Wenn ich verstehe, sind Sie aus einer Landwirtschaftsfamilie und ich bin genau das Gegenteil davon. Ich brauche mich gar nicht zu rebellieren. Das ist in mir angewohnt. Aber dagegen habe ich für diese armen Bauern, die jeden Abend vor den Madonna-Bildern sich hinknieten, größte Ehrfurcht empfunden. Die haben mich dann auch im schlimmsten Moment fallen, ach, das erzähle ich alles in meiner Autobiografie, fallen lassen und ich musste gut woanders hin. Das war sehr dramatisch. Aber ich verstehe, was ich meine. Das ist sehr interessant. Ich habe das nie gebraucht. Mhm. Ja? Die Rebellion, das brauchte ich gar nicht. Ich war einfach da. Es ist sein Leben, das Georges Arthur Goldschmidt in seinen Büchern erzählt. Wenn er aber als Arthur Kellerlicht auftritt, ist das kein Pseudonym, kein Versteckspiel. Ich erzähle Georges Arthur Goldschmidt davon, wie aufgeregt ich damals war, als ich ihn das erste Mal besuchte, wie auch Jahre zuvor bei meinem Besuch bei der fast 100-jährigen Nathalie Sarraute. Als ich das Gespräch mit ihr abspielen wollte, war nichts auf dem Band zu hören. Da sagte sie, dann machen wir das Gespräch eben noch einmal, obwohl sie so erschöpft war. Und erinnern Sie sich, fragte ich Georges Arthur Goldschmidt, wie Sie mich damals noch in der Nacht anriefen und sagten, ich könne unser Gespräch so nicht senden. Wir müssten uns noch einmal verabreden. So trafen wir uns am nächsten Tag im Büro Ihres Verlegers. Erinnern Sie sich? In der Nacht hatte ich in einem Kultbuch der französischen Dichter in Rue de Malefice, der Straße der Verwünschungen, gelesen und dachte, Goldschmidt hat als Person etwas von dem Paris, wie es Jacques Jonnet beschreibt, dieses Brodeln und dieses verborgene Leben. Um bis in das Herz einer Stadt vorzudringen, um ihre geheimsten Regungen zu erspüren, muss man mit schier unendlicher Zärtlichkeit vorgehen und mit einer Geduld, die einen manchmal zur Verzweiflung treibt. Man darf sie nur sacht berühren, ohne sie zu bedrängen, sie liebkosen, ohne allzu viele Hintergedanken, dies über Jahrhunderte. Da habe ich ja noch Zeit, wollte ich am nächsten Tag zu Georges Arthur Goldschmidt sagen. Genügend Zeit, um in das Kellergewölbe seines Lebens und zu der Figur vorzudringen, der er ja den Namen Kellerlicht verliehen hat. Kellerlicht, was für ein Name. Warum aber überhaupt ein Deckname? Dahinter steht der Versuch, einen kaum zu bewältigenden Zustand der Unausgeglichenheit und Disharmonie behelfsweise auszupendeln. Er setzt sich selbst in Distanz zu sich und der unmittelbaren Dramatik. Er spielt mit der Rolle dessen, der beobachtet. Kellerlicht war einfach, weil ich den Namen lächerlich fand. Diese Person, dieser Arthur Kellerlicht, ist eine Selbstkarikatur und den finde ich maßlos, schamlos, irritierend und es ist ein Unwesen eigentlich. Über den mache ich mich lustig und Kellerlicht, das war einfach wie eine Ratte. Zur Selbstironie gehört das. Man kann sich viel mehr leisten, wenn man ich sagt, muss man vorsichtig sich selbst gegenüber sein. Ich habe mir mit dieser Person wirklich alles erlaubt. Georges Arthur Goldschmidts autobiografische Erzählungen haben also einen doppelten Boden. Die Angst und der Schrecken, das ist der Boden des täglich Erlebten. Und die Gestaltung, das Fiktive und der Spaß, das ist der Boden literarischer Bearbeitung. Der Junge hat Glück. Es gibt Menschen, die wünschen sich, dass er lebt. Zum Beispiel eine Tante, die seine Unterbringung im Internat ermöglicht. Er hat aber auch Glück, weil er die Kunst, die Musik und die Literatur liebt. Auf diese Weise lebt er immer auch in einer Parallelwelt. Als siebenjähriges Kind konnte ich sofort Mozart von Beethoven unterscheiden. Wusste, wer Nietzsche war, der hat einen Schnurrbart. Und so, das war meine natürliche Welt. Ich war schon von vornherein und konnte mich an mich selber gar nicht irren. Ich wusste schon, in diesem Internat wusste ich sofort, wer war, nicht wahr? Ich hatte schon von La Fontaine oder von La Bruyère gehört und ich las das. Das war für mich das Selbstverständliche, was es gab. So baut sich Goldschmidt eine offene, individuell gestaltbare Realität. Einmal sagt er von seinem Doppelgänger Arthur Kellerlicht, er habe das Gefühl, in einem Korsett mit Reißverschluss zu stecken. Er fühlt sich in sich eingeschlossen und das ist gar nicht wahr. Er ist doch immer verfügbar für die anderen. Wahrscheinlich versuche ich damit zu beschreiben, dieses innere Gefühl, das man immer hat. Also ich würde das so sagen, das absolut Groteske, was ich kenne, dass ich seit mehr als 84 Jahren mit diesem Kerl zusammenleben muss, der mich nie aus den Augen, wo ich auch hingehe, ist er überall dabei. Was ich auch mache, er ist, steht in mir und lacht sich tot. Als er 18 war, fuhr Georges Arthur von Sallanches nach Paris, um in dieser Stadt, Nazi-Deutschland entkommen, ein neues Leben zu beginnen. Das 20. Arrondissement, in dem er immer geblieben ist, passt zu ihm. Und so hat man auch bei Georges Arthur Goldschmidt den Eindruck, als gehe er hier in der Rue de Belleville einfach nur seiner Arbeit nach. So wie der Gemüsehändler, der Handwerker und die Angestellte. Sitzt man ihm im Café oder in seiner Wohnung gegenüber, hat man sofort den Eindruck von einem Menschen, der mit jedem Wort, das er sagt, das darin aufgehobene Gefühl unmittelbar mit zum Ausdruck bringt. Jemand, der in völliger Übereinstimmung von Wort und Körpersprache lebt. Die Aufgeregtheit seiner Stimme und seine extrem verdichtete geistige Präsenz müssen ihren Grund darin haben, dass jeder, tatsächlich jeder Augenblick für ihn zählt. Jedes gesagte und jedes nicht gesagte Wort. Ich habe auch nie rebelliert. Die anderen fanden, ich rebelliere, aber ich habe nie rebelliert. Ich bin eigentlich ein ganz gehorsamer Schüler gewesen und meine französischen Freunde lachen immer, wenn ich ihnen sage, ich bin vom 17. Jahrhundert erzogen worden. Von Saint-Simon, von La Bruyère, von Racine, von Molière. Ich gehöre zu den guten, gehorsamen französischen Schülern. Nicht wahr? Aber das ist gerade die Rebellion. Nicht wahr? Ich bin kein Rebelle, ich bin ein bevorzugter Schmuggler, Lebensschmuggler. Seine Freude, angesichts der schlichten Tatsache, am Leben zu sein, ist in allem gegenwärtig, was er in seiner Erscheinung zum Ausdruck bringt. In seiner Gegenwart läuft jedes ausgetauschte Wort sofort auf das immer auch heitere und lustvolle Existenzielle und seine Darstellungsmöglichkeiten in der Literatur zu. Dass das Schreiben das Leben retten kann, bei kaum einem anderen Schriftsteller ist man so augenblicklich von dieser Wahrheit überzeugt. Und davon, wie unglaublich nah die Poesie, das Grauen und die Rettung beieinander liegen können. So wie Goldschmidts Erzählungen einen doppelten Boden haben, Erlebtes und Gestaltetes, die reale Person und die fiktive Figur unter dem Namen Arthur Kellerlicht, so gibt es auch für Gack, wie ihn seine Freunde nennen, zwei Sprachen, das Deutsche und das Französische. Aber mein Deutsch ist das Deutsch des 19. Jahrhunderts. Das ist in mir intakt geblieben. Und dann kam das Französische. Und ich habe das Glück, ich war 11 Jahre alt. Und Französisch ist genau wie das Deutsche meine Muttersprache. Georges Arthur Goldschmidt sieht sich konfrontiert mit der kaum zu bewältigenden Schwierigkeit, von dem Erlebten zu erzählen. Es fing in den 1990er Jahren mit einer auf Deutsch verfassten Trilogie an. Die Absonderung, die Aussetzung und die Befreiung. Zu Anfang dieses letzten Bandes heißt es: Ein Jahr schon war er vom Internat weg, unter den Kühen versteckt, in einem entfernten Gebirgshof, der falschen Geburt wegen, oder auch, weil er an sich selbst sündig gewesen war. Vielleicht gehörte das eine zum anderen. Und er war dabei immer wieder ertappt worden. Deshalb auch waren vielleicht die Deutschen hinter ihm her gewesen. Genau wusste er es nicht. Er war am einen wie am anderen schuldig. An dem, was er war, an dem, was er machte. Wenn der Bauer das gewusst hätte, hätte er ihn bestimmt nicht bei sich aufgenommen. 1943 war es gewesen. Man war ins Internat gekommen, ihn abzuholen. Collège Florimontane hieß es. Ein Offizier der Wehrmacht. Er sollte doch, wie es sich gehörte, ins KZ. Wegradiert sollte er werden, samt größerem Bruder. Er hatte sie auf dem kurzen, ganz schmalen Pfad getroffen, der von der Straße zum Heim hinunterführte. Und da sie ihn nicht erkannt hatten, waren sie sogar ein wenig zur Seite getreten, um ihn durchzulassen. Wie so viele andere hätte es ihn nicht geben sollen. Beseitigt gehörte er, abgeschafft, lebensunwertes Leben, wie es hieß. Dazu auch noch agitiert und nervös. Oben mager, man sah seine Rippen, unten weiblich fett, obszön ausgeprägt, wie für die Strafe geschaffen. Strafwürdig auf jeden Fall. Wie war es möglich, dass Goldschmidt Jahrzehnte später darüber auf Deutsch schreiben konnte? Diese Sprachen, also mir ist das, wie Sie, mein Glück, ich habe zwei Muttersprachen. Das Deutsche, diese wunderbare, herrliche deutsche Sprache, deren Tod ich noch miterlebt habe. Ich habe noch Nazisprache, LTI, Lingua Terti Imperii, die Sprache des Dritten Reiches miterlebt, nicht wahr? Das war dieses fürchterliche Deutsch. Im letzten Moment habe ich das noch leider anhören müssen, nicht wahr? Kinderlandesverschickung und solche Arschlöchereien. Und ohne es zu merken, schrieb ich einfach Deutsch. Und dann habe ich zurückgeblättert, Mensch, du bist verrückt, was? Und da hatte ich gar nicht gemerkt, dass ich Deutsch schrieb. Einfach weil das Deutsch frei wurde, als ich über Frankreich erzählen konnte. Da war die Sprache wieder frei, wie Celan es so wunderbar geschrieben hat. Sie kam, wie ist das der letzte Satz, unbehelligt wieder durch. Und ich habe das Glück, dass mein Deutsch unbehelligt ist. Nicht wahr? Und deshalb kann ich auch so frei mit der deutschen Sprache umgehen, weil ich die Zerstörung der Sprache nicht mitgemacht habe. In den letzten Jahren ist Georges Arthur Goldschmidt oft nach Deutschland gekommen, hat vor Psychoanalytikern gesprochen und in Buchhandlungen und Literaturhäusern seine Erzählungen vorgestellt. Zuletzt las er 2012 in Hamburg und in Berlin aus seiner Erzählung Ein Wiederkommen, die mit einem Besuch in Hamburg endet. Wie haben Sie Deutschland und die Menschen erlebt, frage ich ihn. Und bin dabei auch nervös, weil ich weiß, dass seine Antworten nie voraussehbar sind. Wie war es für Sie, mit so viel Freude empfangen zu werden, mit so viel Wohlwollen? Die Menschen kommen zu Ihnen, sie lesen einen emotional tief bewegenden Text und sind dabei ganz heiter. Das Publikum ist auf eine sehr vielfältige Weise berührt. Berührt von ihrer Lebensgeschichte und von diesem Menschen, der da sitzt und so frei erzählt, so freudig. Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. Bei dem Versuch, seine neuen Eindrücke von Deutschland zu beschreiben, macht er zwei zeitliche Einschnitte. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören. Zum ersten Mal kam er 1949 und dann nach 1968 in dieses Land seiner abrupt beendeten Kindheit. Mehr Demokratie wagen. Aha, was ist hier los? Und auf einmal in einigen Jahren hat sich das Land so tiefgründend verwandelt. Die Leute wurden auf einmal fröhlich, saßen auf den Stühlen normal, statt so mit den Leuten und so mit den Schultern nach hinten. Das ist ja anständig. Man wurde doch immer zurechtgewiesen. Ja, mach doch. Und die deutsche Sprache wurde auf einmal so schön musikalisch. Ich habe noch in dieser Sprache gelebt, nicht wahr? Heute spricht man ein wunderbares, musikalisches, ruhiges Deutsch. Dieses Land hat sich wie kein anderes in Europa total geändert. Es ist eine wunderbare, freie Musterdemokratie. Es ist das geworden, was das Kaiserreich zerstört hat. Das deutsche Unglück fängt 1870 an. Und jetzt ist es wahrscheinlich vielleicht endlich aus diesem fast 100-jährigen Unglück heraus. Deutschland ist ein freies Land geworden, mit lieben Menschen. Ich wurde in der Straßenbahn angeschrien, aussteigen. Nicht? Heute hört man das nicht mehr. Es ist keine Karikatur, was ich da sage. Diese Verwandlung Deutschlands im Benehmen. Sind die Leute höflich, lachen. Im Zug kann man mit dem Kontrolleur Spaß haben. Fuck alle! Wie bitte? Können Sie nicht höflich sein? Und da würde auch... Oh, entschuldigen Sie. Ach so, Sie fangen an, ziviliert zu werden. Ich habe meinen Militärdienst, französischen Militärdienst, den habe ich sehr gerne gemacht. 15 Monate in Karlsruhe. Was ich da alles gehört habe, ich war in französischer Uniform, vor mir buckelten sie. Und sie schrien, und da bin ich öfters interveniert, wenn ein Polizist irgendjemand auf der Straße anschrie, habe ich mal auf Kaiserstraße einen Polizisten gesagt, reden Sie mit Schwein oder was? Oh, entschuldigen Sie, Herr Offizier, ich bin ja kein Offizier, ich war einfach Soldat. Ja, das ist Deutsch. Entschuldigen Sie, Herr Offizier. Hätte ich ihn beinahe runtergehauen. Nicht, ja? Und dieses Deutschland gibt es überhaupt nicht mehr. Nicht, ja? Es ist ein aufgelöstes, freies Land. Deutschland ist ein herrliches Land. Früher trugen Schmuggler oft Koffer mit einem doppelten Boden bei sich. Da waren der sichtbare Inhalt und die geschmuggelte Ware durch einen festen Boden voneinander getrennt. Das ist bei dem Lebensschmuggler Goldschmidt natürlich anders. Die reale und die fiktive Figur unter dem Namen Arthur Kellerlicht stehen in engstem Austausch miteinander, genauso wie die beiden Sprachen, das Deutsche und das Französische. Und so ist es auch bei dem Schriftsteller und dem Theoretiker Georges Arthur Goldschmidt. Allerdings mit einer Besonderheit. So engagiert er sich auch auf die Bühne der Psychoanalyse begeben hat, er selbst wird nicht müde, diese Rolle herunterzuspielen und sich eher als einen Spaßmacher und mit Ironie ausgestatteten Unruhestifter zu sehen. Ist das nicht aber kokett? Denn die Bücher »Der bestrafte Narziss«, »Freud wartet auf das Meer« und »Freud wartet auf das Wort« sprechen doch, trotz aller Freude am Spaßigen und Ironischen, eine andere, anspruchsvolle Sprache. Die Sprache des Menschen ist wie die See. Unzählbar sind ihre Gestade, ihre Inseln. Über unbekannte, unsichtbare Tiefen nimmt man Kurs aufs Unendliche. Das Wasser ist stets dasselbe und ändert sich ständig. Es fließt, weicht zurück, schmiegt sich an alles, was eintaucht, wechselt dauernd die Farbe, den Himmel über sich spiegelt. In der Sonne schillert es blassgrün bis tiefblau, je nach Breitengrad und Augenblick. Die geringste Berührung prägt sich der See wie der Seele des Menschen ein. Sie gibt allem nach. Bei Windstille lässt der leiseste Hauch sie erschauern. Und wenn eine Wolke die strahlende Sonne plötzlich verdunkelt, wird sie düster und drohend. Goldschmidts Bücher erzählen die Psychoanalyse neu. Das hätte Freud auch gewollt. Wenn er nicht aus ihr eine Wissenschaft hätte machen wollen, dann wäre er auch ein noch größerer Erzähler des Unbewussten geworden. Goldschmidt misstraut den Begriffen der Psychoanalyse. Die See ist unergründlich. Die Sprache fischt im Trüben. Sie ist mit allen Wassern gewaschen und merkt dennoch nicht, wie sie sich nass macht. Jede Sprache dümpelt an ihrer Oberfläche. Darunter ist alles, was sie nicht sagt. Wenn die Seele einem See gleicht, können Begriffe zu ihrer Aufhellung nur wenig beitragen. Es geht für Goldschmidt nicht darum, begrifflich über die Seele zu sprechen, sondern der Sprache zuzuhören, um Zugang zur Seele zu finden. Man muss der Sprache zuhören. Être à l'écoute de la langue. L'écoute ist einer dieser Begriffe, die vom Grund des Französischen aufsteigen, einer dieser modernen Ausdrücke, in denen die französische Sprache die Psychoanalyse berührt. Das Deutsche trennt nicht zwischen écouter, zuhören, und entendre, hören. Vielleicht hat es deshalb das Verdrängte so gut verstanden, entendu, weil es auf demselben Weg aus den Tiefen zur Oberfläche aufsteigt. Hören, zuhören und horchen gehören zusammen, sind ein und dasselbe Wort. Wie es Hertha Müller sagte in diesen schönen Aufsätzen über Sprache, Wörter, mit denen kann man niemals zu den Sachen kommen. Ja. Und die Gefahr ist mit all diesen Begriffen für mich, die umfassen nichts. Nicht wahr? Diese Begriffe sind das Beängstigende. Nicht wahr? Ich habe mich mit den Analytikern über amüsiert. Ich nehme sie eigentlich auf den Arm mit diesen zwei Büchern. Als Freud das Meer sah, das sollte für mich Freud am Strand heißen. Aber mein Verleger fand das zu albern, hat er auch vielleicht recht. Und da hinten habe ich mir, um die Psychoanalysen auf den Arm zu nehmen, ein Gedicht geschrieben, das ist von mir. Ich weiß nicht, wie, es geht um Meer und Sonne und so weiter. Und der Autor ist ein gewisser Max Moritz Karlau, Volksschullehrer in Dinkelsbühl oben in Nordschleswig-Holstein, in der Dietmarscher Bote erschienen und so. Kein Mensch hat mir gesagt, gibt es den, kein Mensch, sehen Sie, das ist das Erschreckende. Sie können sich alles leisten, nicht wahr? Alle Dummheiten. Im zweiten Buch, das war auch gegen die Psychoanalytiker, habe ich Bibliografien schreiben müssen. Und einer davon, das war aber für die Franzosen, heißt Alfred Glock. G-L-O-Q-C-Q. Ja. Und meine Söhne haben mir gesagt, j'ai deux élocus, ich habe zwei Flügel am Arsch. Und er hat Sprache und Bewusstsein geschrieben. Das gibt's überhaupt nicht. Aber kein einziger Franzose, die Deutschen können das gar nicht merken, wenn sie kein Französisch können. Sämtliche französischen Analytiker haben die beiden Bücher gelesen. Und ich habe keinen einzigen Brief bekommen, ob es die wirklich gibt. Die Wirkung, die Goldschmidt mit seinen Vorträgen bei psychoanalytischen Tagungen erzielt, ist geradezu überwältigend. Er hat mir geschrieben, er käme schon bald wieder nach Berlin für einen Vortrag über Psychoanalyse und Sprache. Ich solle aber nicht kommen. Sie kennen doch schon mein ganzes Zeugs, fügt er noch hinzu. Aber natürlich gehe ich hin. Mit einer ebenso kindlichen wie durch linguistische Erforschung gedeckten Freude zerlegt er vor den staunenden Analytikern einzelne Wörter und Sätze und eröffnet ein heiteres Spiel assoziativer Verknüpfungen. Zugleich hat dieses Spiel stets eine sehr prägnante Zielrichtung. Herauszufinden, ob die Sprache, vor allem auch die der Psychoanalyse, in eine andere Sprache übersetzbar ist und wo sie sich dagegen sperrt. Die Psychoanalytiker erkennen darin ihre ureigenste Tätigkeit wieder. Die Art aber, in der es ihnen Goldschmidt vormacht, hat eine befreiende Wirkung auf sie, befreit sie von der Last der begrifflich und methodisch eingezwängten psychoanalytischen Theorie und einem wissenschaftlich verordneten Ernst. Sie spüren, dass auch ihre Arbeit ein beständig vom Scheitern bedrohtes Übersetzen ist, das sich durch keine Theorie vollkommen absichern lässt und dass es einen unerforschbaren Kern des Menschen gibt, der sich nicht beiseite schieben lässt. Nach dem Tod von Jorge Semprún im Jahr 2011 ist George Arthur Goldschmidt heute vielleicht der bedeutendste literarische Autor, der noch mit jedem neuen Werk Zeugnis ablegt von einer der größten Menschheitskatastrophen der Zivilisationsgeschichte und einem Glücksfall des Entkommens. Goldschmidt aber besteht auf der singulären Erfahrung der Katastrophe. Er lebt gefangen im, Zitat, großen Trubel des Danach. Die Grundverletzung hat ihm die Eltern und die Heimat geraubt. Eine singuläre Erfahrung, die erfüllt ist von Widersprüchen und Spannungen und die die Ideologie des unwerten Lebens im eigenen Erleben ungeglättet zur Sprache bringen möchte. Die sich nie schließende Wunde des Heimwehs, wie Hertha Müller hinzufügt, als sie ihn im Berliner Literaturhaus vorstellt. Und sie wiederholt es, als wir später noch zusammensitzen. Heimweh schwelt und vergrößert sich mit der Zeit, wird aber nie erwachsen. Und durch die Absonderung von den Eltern hat man Arthur, und das ist das Schlimmste daran, die eigene Person gestohlen. Und dennoch, er lernt eine Frau kennen, die ihn liebt. Für ihn ein neues Wunder, nach dem Wunder überlebt zu haben. Und er ist Schriftsteller geworden. Einer, der über das Grauen und die Rettung schreibt. Dabei war ihm immer wichtig, dass in manchen Theorien unter Pathos, Begriffen und zivilisatorischem Bekenntnis versteckte, verlogene, mit äußerster Schärfe zu brandmarken. Bei seiner Lebensgeschichte und seiner Abscheu vor jeder Verheimlichung einer gedanklichen und praktizierten nationalsozialistischen Haltung trifft seine Wut mit besonderer Wucht Günter Grass, dessen Nachnamen er verächtlich mit SS in Versalien schreibt, und Martin Walser, in dem seine Zuhörer einmal, wie er erzählt, sofort den alten SS-Mann herausgeschnüffelt hätten. Zu Anfang unserer Gespräche traf auch mich manchmal eine mir erst ganz unerklärliche Aggression. So, als stünde ich allein aufgrund meiner Zugehörigkeit auch für dieses Land und seine Abgründe. Ich lege dar, wie sehr ich mich immer um das Verstehen dessen bemüht habe, was damals geschehen ist. Und ich spreche von der Bedeutung des Erinnerns. Aber Georges Arthur Goldschmidt mag das Pathos nicht, mit dem ich und viele über das Erinnern resonieren. Er trifft sich darin mit einigen Soziologen und Psychoanalytikern, die nicht das Verdrängen der Geschichte gutheißen, aber auch der Erinnerungseuphorie skeptisch gegenüberstehen. Erinnerung, so ihre Position, sei nicht schon als solche positiv. Und sie garantiere nicht die Bildung eines kritischen Bewusstseins, das die Wiederholung des grausamen Geschehens ausschließe. Außer Imre Kertész hat auch der ungarische Schriftsteller György Konrád ganz im Sinne von Georges Arthur Goldschmidt von einer Stilisierung und Abstraktion von der brutalen Wahrheit der damals propagierten Endlösung gesprochen. Und ich mag nicht die schreckliche und die traurige herumtanzen. Ich mache mehrere Anläufe, um sein Leben und das von Goldschmidt in Beziehung zu setzen. Er bleibt zurückhaltend. Ihre Formulierung, dass das erträglich ist, was Ihnen passierte, erinnerte mich an eine Formulierung von Georges Arthur Goldschmidt, der sich einmal in unseren Gesprächen einen Schwarzfahrer des Lebens und einen Lebensschmuggler nannte. Und Sich selbst. Und er ist als Zehnjähriger... Ich nannte mich auch Schmuggler, aber Manuskriptenschmuggler. Nicht Lebensschmuggler. György Konrád sieht die Unmöglichkeit des Verstehens nicht nur bei denen, die das Grauen nicht erlebt haben. Wir haben die Bilder gesehen, wir erinnern uns an die Szenen, wir haben darüber nachgedacht und trotzdem verstehen wir sie nicht. Unvorstellbar, all das. Wie aber dann, frage ich György Konrád und Georges Arthur Goldschmidt, dialogisieren, wenn eine solche Kluft aufbricht zwischen den vom Geschehen seelisch tief Verwundeten und an den Rand der Existenz Geworfenen und denen, die dieses Geschehen noch unmöglicher in Worte zu fassen versuchen. Bei meinem Treffen mit György Konrád und Jorge Semprún versuche ich immer wieder, die Bedeutung der Literatur, die vom Erleben im Nationalsozialismus Zeugnis ablegt, zu umkreisen. Wenn ich Goldschmidt von diesen Begegnungen mit anderen Schriftstellern erzählte, war er meist abweisend. Er habe eine Abneigung gegen Autoritäten, die nichts mit ihm, seinem Leben und Denken zu tun haben. Jedes Wort, das er sagt und oft aus sich herausschleudert, kommt aus der Haltung des Rebellen, auch wenn er diese Charakterisierung selbst zurückweist. Aus Goldschmidts eigener Ich-Suche ist eine Ich-Stärke geworden, die er mit jeder Faser seines Körpers und seiner Seele aus sich selbst heraus entwickelt hat, nie vergessend, wie viel Fremdheit in ihm ist. Glücklich ist er immer, wenn wir uns über die in Abstraktionen verliebten Wissenschaftler und Begriffsfetischisten lustig machen. Es gab vor ein paar Jahren mal einen Prozess gegen einen Psychiater, der war Insasse einer psychiatrischen Klinik und hatte sich irgendwann den Jux gemacht, die ganze Terminologie der Psychiater sich anzulernen und neue psychiatrische Begriffe zu erfinden. Und hat darüber eben Vorträge gehalten und wurde irgendwann Direktor einer psychiatrischen Klinik. Und niemand hat gemerkt, dass es alles erfunden war, dass es diese Begriffe nicht gab und dass sie keinen Sinn machten. Das ist doch wunderschön. Und dann hat man ihn verhaftet und man hat ihn ins Gefängnis. Aber er war wunderbar. Er war viel besser als die Psychiater. Und die Patienten haben ihn alle geliebt. Das ist die Diktatur der falschen Intellektuellen. Ja, anstatt sich zu amüsieren. Sehen Sie, ich glaube an nichts, aber an Physik und Mathematik und Biologie und solche Sachen. Aber alles andere ist doch nur Gefasel, Gefasel, Gefasel. Aber wir leben eben vom Gefasel. Aber man muss das nie ernst nehmen. Auch wenn ich meinen eigenen Kram, wenn ich da schreibe, dann muss ich manchmal lachen. Nicht wahr? Wenn Sie das ohne Witz machen, ist die Welt verloren. Nicht wahr? Freud war doch ein großer Witzling. Das merken die französischen Übersetzer, das kann man gar nicht. Alles, was er schreibt, ist immer der amüsiert sich. Ich bin überzeugt, dass er seinen Kram nie richtig ernst genommen hat. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo er eine psychoanalytische Wissenschaft begründen wollte. Ja, Dann fing es an, dann leider. Fing es an, leider. Aber vorher ist er auch in Sprache, in Gedanken, Assoziationen verliebter. Ja. Und er hat sich amüsiert. Ja, wunderbar. Und wenn man nicht lacht, wenn man nicht über sich selbst lacht, ist man verloren. Aber wissen Sie, das lerne ich auch von Ihnen. Ich bin viel zu sehr identifiziert mit Gedanken, mit Theorien, mit Lebensschicksalen, auch mit der eigenen Ernsthaftigkeit. Und wenn Sie etwas über mich sagen, was nicht ganz dem entspricht, wie ich es mir vorstelle, ich bin ganz leicht irritierbar. Sie sind viel weniger irritierbar als ich. Ja, überhaupt nicht. Ja, gar nicht. Und ich bin an jedem Punkt irritierbar. Ich kann aber auch zu tief ernst sein. Die Gespräche mit George Arthur Goldschmidt hatten sehr viel von einer Expedition an sich. Manchmal kam ich mir gut, manchmal furchtbar schlecht ausgerüstet vor. Es war auch ein Labyrinth, das ich da betreten habe, in dem mir oft genug das Herz in den Kopf pochte. Arthur Goldschmidts Sätze funkeln ins Unerlaubte, wandern ständig zwischen Trance und Analyse. Und ich kenne kaum einen Autor, der so ein Deutsch schreibt, dass einem das Herz in den Kopf pocht. Und keinen, der jedes deutsche Wort so schrecklich teuer bezahlt hat. Ich bin ein Schwarzfahrer des Lebens. Der Schriftsteller George Arthur Goldschmidt. Ein Feature von Hans-Jürgen Heinrichs. Es sprachen Rudolf Kowalski, Ernst August Chapman und Karl Lippegaus. Ton und Technik Anne Bartel und Daniel Dietmann. Regie Axel Pleuser. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.